Engel von Bremen von Carl Zeiss. Regie Ulrich Lampen. Am Sonntagnachmittag stehe ich am liebsten vor der Pforte, hier in der Pelzerstraße. Die Arbeit ruht, die Kinder spielen vergnügt im Hof und mein Mann, der gute Johann, genehmigt sich ein Bier in der nahegelegenen Schenke. So habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, ein wenig mit den neugierigen Nachbarinnen zu schwatzen. Über Gott und die Welt. Seht, da streunt ein räudiger, ausgemergelter Köter vorbei, der keinen Herrn kennt und auf der Suche nach Futter ist. Bei seinem jämmerlichen Anblick musste ich lachen. Verschwinde. Von mir bekommst du nichts. Jetzt leckte er an einem Prellstein fett und trollte sich. Ich habe alles erreicht, was ich mir nur erträumen konnte. Mit 21 habe ich den Witwer Miltenberg geheiratet. Inzwischen gebar ich ihm 5 Kinder. 3 davon sind nicht im Kindbett gestorben. Blühen und gedeihen. Die Adelheid, der Heinrich und die Johanna. Ich ziehe sonntags immer so ein schönes Kleid an, damit die Leute auch sehen, wie gut es mir geht. Mein Vater näht es mir, aber den teuren Stoff hat mir mein Mann gekauft. Als Sattlermeister verdient er ja tüchtig. Wir wohnen im eigenen Haus, nicht zur Miete wie meine Eltern. Als Kind lebte ich in ärmlichen Verhältnissen. Als ehrlicher Schneider erhält mein Vater nur wenig. Aber jetzt bin ich aufgestiegen in die bessere, die bürgerliche Gesellschaft. Und ich genieße es aus vollen Zügen. Meine Ehe währt jetzt im 7. Jahr, dem angeblich so verflixten. Aber das ist nur ein Aberglaube und muss in meinem Fall nichts bedeuten. Gerade in den letzten 3 Jahren während der Besatzung durch die Franzosen florierte unser Geschäft. Johann konnte an die Soldaten manch schönen Sattel extra verkaufen, denn die Offiziere Napoleons schätzen unsere Gründlichkeit und lieben aufwendige Verzierungen. Freilich hatte der Krieg auch Schattenseiten. Oft luden sie Johann auf ein Bier in die Schenken ein. Und als guter Geschäftsmann fühlte er sich verpflichtet, mit den Feinden zu trinken. Auch ihre Sitten waren lockerer als sonst in deutschen Städten. Miltenberg sagte mir, er habe voll Schrecken einige lose Weibspersonen kaum bekleidet mit den Franzosen tanzen sehen. Aber gerade das beweist ja, dass er mir treu geblieben ist. Sicher, auch mir haben zuweilen schmucke Soldaten auf der Gasse nachgepfiffen. Das schmeichelte mir natürlich gewaltig, aber ich bin stets artig heimgegangen, habe mich nicht versuchen lassen. Und nur ganz selten löste so ein Pfiff in mir ein inneres Brennen aus. Der Johann glaubte dann immer, dass er es sei, der mich so rasend macht. Ich ließ ihn in diesem Glauben. Denn warum sollte ich ihn kränken? Jetzt ist die Armee wieder abgezogen und wir leben wieder im dicksten Frieden. Was auch langweilig sein kann. Was jault dieser blöde Köter so jämmerlich, als ob der Teufel ihn persönlich am Schwanze zerrt? Der hat ja richtig weißen Schaum vor der Schnauze. Oft streifen zwielichtige Gestalten und mittellose Personen durch unsere Pelzerstraße, gerade jetzt kurz nach der Befreiung durch die Alliierten. Viele der wohlhabenden Bewohner spucken dann aus und wenden sich ab. Ich aber habe mein Herz für sie entdeckt und alle bekommen von mir ein gutes Wort. So oft es mir möglich ist, stecke ich ihnen eine Scheibe Brot oder einen Apfel zu. Was die armen Menschen richtig glücklich macht. Sie gehen und glauben wieder an uns Christenmenschen. In letzter Zeit gebe ich sogar den Bedürftigen einen Groschen. Unsere Kasse lässt das ja zu. Es freut mich, wenn ich in den Augen aller als guter Mensch dastehe. So habe ich mir den guten Ruf erarbeitet. Hier in Bremen nennen mich viele den Engel. Nun ist der Dreckshund endlich still. Verreckt vor der Tür meiner Mutter. Nun werde ich doch ungeduldig. Miltenberg müsste langsam aus der Schenke zurückkommen. Die Sonne geht schon unter. Zeit für das Nachtmahl. Adelheid, Heinrich, Johanna, kommt rein. Nun renne ich seit 10 Tagen im Haus herum, aber es will nicht besser werden. Hole frisches Wasser, mache feuchte Umschläge, aber die Fieberschübe bleiben. Miltenberg, mein Mann, ist plötzlich erkrankt. Ich trage den Nachttopf zur Abortgrube, schütte die grünen Galesäfte aus, putze den Topf sauber, komm zurück und er kotzt weiter. Ich weiß mir wirklich nicht mehr zu helfen. Habe schon nach Dr. Lucius gerufen und ihn gebeten, meinem Mann einen Aderlass zu besorgen. Aber der Doktor meint, dafür sei er bereits zu schwach. Miltenberg sei an einem hitzigen Gallenfieber erkrankt. Damit müsse er rechnen in seinem Alter. Ob er es überlebe, das könne er nicht wissen. Der Patient läge allein in Gottes Hand. Dann stellt er sein Honorar in Rechnung. Ich zahle den Gulden, er geht. Und ich bleibe bei dem Kranken ohne Rat zurück. Er will nichts essen. Nicht mal eine gute Hühnerbrühe, die ich ihm bereitet habe. Er ist ganz apathisch. Nur manchmal richtet er sich auf und fängt zu streiten an. Dass ich an allem schuld sei! Ich verzeihe ihm natürlich. Die Krankheit verwirrt seinen Verstand ein wenig. Vor 10 Tagen, als er aus der Kneipe kam, seien einige Groschen aus der Kasse verschwunden. Er habe genau nachgezählt, da er schon öfter den Verdacht gehabt hätte, dass unter seinem Dach ein Dieb wohne. Zunächst habe er an den Gesellen gedacht, doch der sei immer ehrlich gewesen. Da bin ich richtig beleidigt. Ich pflege ihn, ohne mich zu schonen. Und er verdächtigt mich, ihn, meinen Ehemann, zu bestehlen. Ich musste meiner Mutter Ausgaben ersetzen, die sie für uns getätigt hat. Er könne seine Schwiegereltern nicht auf alle Zeiten mit durchfüttern. Aber in die Schenke gehen und das gute Geld versaufen schon. Was der Mann mache, ginge mich nichts an. Ach so, soll ich wohl still sein, wenn er seine Huren küsst? Da hält Miltenberg einen Moment inne. Unser Bremen ist zu klein, dass sowas geheim bleibt. Meine Huren? Erwischt. Natürlich. Wo sonst bleibt das ganze Geld, das er in der Woche verdient? Du wirfst es raus mit beiden Händen. Verschwendest alles, liederlicher Mensch, statt es für deine Familie zu nutzen. Er schweigt und grübelt. Ich bin enttäuscht von dir, Miltenberg. Er holt zum Gegenschlag aus. Gesche, das Feuer im Ofen ist eben aus. Ich treib es mit den Huren aus der Schenke, denn die bringen mir Lust. Sei nicht traurig. Du hast ja auch einen heimlichen Verehrer. Was? Wen? Der Weinhändler Gottfried schaut verdächtig oft in unseren Laden, obwohl er nichts bei mir kauft. Ich hatte niemals außerehelichen Verkehr. Glaube ich dir aufs Wort, gute Gesche. Aber sag mir nicht, dass Gottfried dir gleichgültig ist. Ich mag keine Lügen mehr hören. Ich schweige also. Natürlich habe ich Gottfried geküsst, mehr als einmal. Wenn mein Mann mich immer so vernachlässigt. Ich werde es ihm nicht gestehen. Dazu ist er zu schwach. Jetzt ist er sogar eingeschlafen. Ich bin doch nicht eifersüchtig auf seine Huren. Was für ein Donnerwetter. Aber es reinigt. Dass er dem guten bürgerlichen Ruf unserer Familie so schadet, werde ich ihm nicht verzeihen. Denn mein Ruf ist mir mehr wert als alles Geld. Und meiner Mutter musste ich vor einem Monat wirklich einige Groschen zurückzahlen, die sie für mich ausgelegt hatte. Ich bat sie, in der Apotheke etwas gegen die Mäuseplage zu besorgen, die in unserer Speisekammer haust. Aber die Mäuse fressen die Vorräte nur, um zu überleben. Miltenberg verschwendet das Geld, um sich auf meine Kosten zu amüsieren. Ich bin eine anständige Person. Ungeziefer und Liederlichkeit kann ich auf den Tod nicht leiden. Ich werde ihm eine Schmalzsuppe machen. Die muss er essen, auch wenn ich ihm den Löffel dabei führe. Er soll wieder kräftig werden. Wenn er jetzt wirklich stirbt, werde ich Witwe sein. Und frei. Ich wage es kaum zu glauben. Welches Kleid soll ich bloß anziehen? Das Schwarze bleibt gewiss im Schrank. Das trug ich einen Monat und keine Stunde länger. Ich könnte nackt durch die Stube tanzen. Aber mit meinem schönsten Kleid macht es mir mehr Freude. Wenn ich mein Haar kämme, fühle ich mich um Jahre jünger, als ob ein großer Mühlstein mir vom Herz gerollt ist. Miltenberg war gewiss eine gute Partie. Die beste, die ich habe machen können. Er gab mir die Sicherheit und ein gutes Leben, gewiss. Aber für die großen Gefühle reichte es mir nicht. Dafür war er immer viel zu nüchtern. Seine Gedanken waren alle wie Leder. Er war eben ein Sattlermeister. Ich wollte nicht seine verrückte Stute spielen. Jetzt liegt er auf dem Gottesacker und ich tanze durch das Haus, was ich von ihm geerbt habe. Den Gesellen freilich musste ich entlassen. Die Zunft verbietet mir, das Geschäft ohne Meister zu führen. Das ist ein Unglück, welches ich nicht vorhersehen konnte. Schmalhans wird unser Küchenmeister, wenn ich keine frischen Einnahmen habe. Und ich muss 5 Mäuler stopfen, meine Kinder und die Eltern dazu, die auch kaum etwas verdienen. Aber mich einzuschränken, das verstehe ich. Trotzdem will ich den Armen weiterhin Almosen geben. Das rote Kleid mit den Rüschen soll es heute Abend sein. Denn ich bekomme Besuch. Michael Christoph Gottfried kommt, mein Weinhändler. Unserer Liebe steht nichts mehr im Weg. Verträumt ist er, so gefühlsbetont, schwärmerisch und dabei fantasiereich, feinsinnig und einfühlsam zugleich. Das rote Kleid wird ihm gefallen. Es betont die Figur, deutet meine Brüste an und verspricht alles, was ich auch halten mag in dieser Nacht. Ich habe schon eine Kerze angezündet und ins Fenster gestellt, damit er weiß, dass ich wirklich allein bin. Schon zur Trauerfeier habe ich mir von ihm den Wein liefern lassen. So konnte ich ihn ungestört einen Augenblick zur Seite nehmen, ihm sagen, was ich will. Er bringt sicher einen guten Tropfen mit. Die Gläser habe ich schon auf den Tisch gestellt. Ich kann es kaum erwarten, den Mann zu besitzen, von dem ich seit einem halben Jahr träume. Es klopft an der Tür. Er kommt. Jetzt liegt Gottfried in meinem Bett und schläft vor Erschöpfung. Er ist meiner Lust noch nicht gewachsen. Ich will ihm die Ausdauer lehren, die ich von ihm erwarte. Er bekommt jetzt all meine Zärtlichkeit in einer einzigen Nacht, die Miltenberg nicht gewollt hat in den 7 Jahren Ehe. Das überfordert ihn bestimmt. Ich werde mit ihm glücklich sein. Und ein Kind, das will ich vom Gottfried auch. Und eine Hochzeit in der Kirche. Die hellen Glocken höre ich schon läuten. Ich sehe mich in einem weißen Kleid. Das alte passt ja noch. Der Pfarrer wird mir übers Haar streichen und seine Augen werden leuchten, wenn er auf uns die Rede hält. Die Leute werden sagen, seht die gute Gesche. Da hat sie ein Glück, dass sie ein zweites Mal heiraten kann, trotz der 3 Kinder. Der Gottfried, der besitzt eben ein wirklich goldenes Herz. Heute hat meine Mutter Geburtstag und wir wollen feiern. Sie hatte es ja sehr schwer in ihrem Leben. Ihr einziger Sohn, mein Bruder Johann, ist vor 9 Jahren in den Krieg gezogen und hat seitdem kein Lebenszeichen von sich gegeben. Die Ungewissheit ist es, welche sie aufzehrt. Ich lese ihr aus der Bremer Zeitung vor. Der Chronik, besonders ausländische Ereignisse. Das mag sie gerne hören. Aus Wien erreicht uns die Nachricht, dass der Kongress beschließen möchte, noch in diesem Jahr neben 3 anderen auch unser Bremen zu einer der 4 freien Städte in Deutschland zu machen. Darüber haben wir dann viel zu schwatzen. Wir sind uns einig, dass es den Geschäften in Bremen nicht schaden wird, ganz im Gegenteil. Und wenn der Friede hält, werden alle Gewerbe wieder aufblühen. Und Johann kommt vielleicht doch noch zurück. Als ihr gar kein Satz zu ihrem geliebten Sohn mehr einfällt, bin ich an der Reihe. Ich wäre ja nun schon 2 Jahre Witwe und müsse nicht länger um Miltenberg trauern. Ob ich mich denn nicht wieder verloben wolle, zum Beispiel mit dem freundlichen Weinhändler Gottfried, der sei ja nicht übel. Ja, Mama, ich will. Was steht dann einer Hochzeit im Wege, wenn ihr euch doch einig seid? Der Gottfried ist Junggeselle, schnapp ihn dir, bevor eine andere ihm schöne Augen macht. Es ist nicht so einfach. Sie weiß ja nicht, dass wir in wilder Ehe leben. Ich fürchte aber, sie ahnt es bereits. Soll ich ihn vielleicht zur Brust nehmen, ihn auf den rechten Weg stoßen, dir einen Antrag zu machen, wenn er zu schüchtern dafür ist? Zu schüchtern, Gottfried? Nein, Mutter. Das kann er von allein. Du machst die Sache nicht besser, wenn du dich einmischst. Ich will nur dein Bestes, Gesche. Ich weiß. Und irgendwann versinkt der schöne Geburtstag und die gute Laune in einem handfesten Streit. Natürlich halte ich mich zurück, so gut es mein Temperament erlaubt. Schließlich, angefüllt mit aller Bosheit, wie vom Teufel geritten, fragt mich meine Mutter plötzlich, ob ich noch was von der Mäusebutter hätte. Welche Butter? Hast du schon vergessen? Ich habe dir damals das Zeug aus der Apotheke besorgt, kurz bevor der gute Miltenberg starb. Ach, das Döschen, jetzt erinnere ich mich. Doch, es hat geholfen gegen die Plage. Sind bei dir etwa auch Mäuse? Nein. Und in ihrem Ton höre ich eine verdeckte Drohung heraus. Was will sie tun? Mich erpressen? Sie sitzt auf ihrem Stuhl und blickt mürrisch rein. Möchtest du noch einen Pfefferminztee, Mutter? Sie bleibt einsilbig. Gut. Mit Zucker? Ja. Den bereite ich dir gern. Und gehe in die Küche. Du sollst deinen Tee haben. Beim Wassereinschenken zittern mir die Hände. Was geschieht, wenn sie mit meinem Vater darüber plaudert? Einfach so aus Langeweile. Nicht, dass daraus ein Verdacht gegen mich erwächst. Ich serviere ihr den Tee. Wir sitzen da und schweigen. Dann endlich sagt sie, sie müsse jetzt nach Hause. Sie fühle sich auf einmal nicht wohl und geht mit Schmerzen. Der Geburtstag ist zu Ende. Ich sitze in der Stube, mache mir unendlich viele Vorwürfe. Bevor ich schlafen gehe, spreche ich ein Gebet. Am übernächsten Tag kommt Tim, mein Vater, ganz verstört. Die Frau ist eben verstorben. Der Arzt Dr. Lucius meinte, es waren innere Entzündungen. Aber sie hat nicht lange leiden brauchen. Der Tod habe sein Werk in Gnade schnell besorgt. Ich nehme meinen Vater in den Arm. Und wir müssen lange weinen. Das Weinen nimmt in meinem Haus einfach kein Ende. Nun stehe ich hier auf dem Friedhof am Grab meiner geliebten drei Kinder, die mir der Herrgott in all seiner Unergründlichkeit mit einem Schlag von mir riss. Drei kleine Särge werden von den Totengräbern in die Erde herabgelassen. Meine Beine versagen mir fast. Mein Vater muss mich stützen. Der Pfarrer hält eine lange Rede, findet gute Worte. Versucht, mich unglückliche Mutter zu trösten. Das Schicksal könne niemand aufhalten. Drei kleine unschuldige Seelen würden im Paradiese in dieser Stunde ihr neues Zuhause finden. Uns vom Himmel aus zusehen und winken. Die Trauergäste sind alle tief betroffen und schneuzen sich in ihre weißen Taschentücher. Die Adelheid ist 6 Jahre alt geworden. 5 Jahre der Heinrich. Und die kleine Johanna, nur 3. Niemand weiß, ob es eine Infektion war, eine Seuche, die sie hinwegraffte. Jetzt ist es in meinem Haus still geworden. Ich werde ihr Lachen nicht mehr hören und auch ihr Weinen nicht, wenn sie mal traurig waren. Ihre Kleider und ihr Spielzeug will ich im Ofen verbrennen, damit ich mich nicht an sie erinnern muss. Vor meinen Augen sehe ich sie Ringereien tanzen. Sie rennen in den Garten und pflücken einen großen Strauß voll Frühlingsblumen. Sie wollen ihn mir schenken. Für dich, Mama. Danke, Kinder. Danke. Der Pfarrer schlägt endlich die Bibel zu und schüttelt mir die Hand. Wir streuen Erde in das Grab. Die Sache hat natürlich etwas, was mich tröstet. Nun kann Gottfried sich nicht mehr herauswinden. Jetzt muss er mich heiraten, ob er will oder nicht, in naher Zukunft. Ich schaue ihm tief in die Augen. Direkt am offenen Grab. Meine Kinder standen dir im Wege. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Er blickt unsicher. Gottfried, es wäre ein Verbrechen, wenn du mich jetzt nicht nimmst. Für unsere Liebe habe ich alles getan. Ein winziges Lächeln huscht über meinen Mund. Nur er kann es sehen. Dann drückt er mir fest die Hand. Das ist das Versprechen, auf das ich gewartet habe. Aber plötzlich bin ich wieder unsicher. Vielleicht begreift er ja gar nichts. Männer sind immer so denkträge. Dann gehen wir Seite an Seite vom Gottesacker. Mein Vater lädt die kleine Gruppe der Trauernden in die Schenke ein. Auf einen Trunk, um festlich zu vergessen. Die Totengräber hinter unserem Rücken beginnen schon, die Grube mit der schwarzen Erde zu verfüllen. Ein Kapitel ist zu Ende. Miltenbergs Kinder sind ihm nachgefolgt. Mein Leben wird weitergehen. Ich bin ganz zuversichtlich. Jetzt wird alles gut. Seit einem geschlagenen Monat nun sitzt mein alter Vater bei mir in der Küche an 6 Tagen die Woche und beklagt sich bitter über sein grausames Schicksal. Sein halbes Leben lang sei er fest davon ausgegangen, dass er vor seiner geliebten Frau verscheide und sie ihm ins Grab folge, nicht umgekehrt er zum Witwer werde. Er kann nicht mehr als Schneider arbeiten. Es plagt ihn die Gicht in beiden Händen. So ist er darauf angewiesen, dass ich ihn durchfüttere. Dabei habe ich selber kaum was zum Leben. Ich koche also für ihn täglich eine Mahlzeit. Er stochert lustlos in den Speisen und mäkelt herum. Das Essen würde ihm nicht schmecken. Meine Mutter hätte alles viel besser gemacht. Es sei versalzen oder salzlos. Völlig roh oder zerkocht. Zu heiß, zu kalt und einfach ungenießbar. Ganz egal, was ich ihm anbiete und wie viel Arbeit ich mir mache. Nur mühsam kann ich meinen Zorn darüber herunterschlucken. Ich zwinge dich nicht, bei mir zu essen, Papa. Ich weiß, ich bin ein alter Mann und ihr lässt dich, Gesche. Ich könnte die Wände dabei hochgehen. Am 7. Tag der Woche geht er aus. Ist eingeladen bei alten Freunden, Gott sei Dank. Das muntert ihn ein wenig auf. Wenn er zurückkommt, summt er vergnügt und hat einen kleinen Schwips. Der so und so meint, was auch immer, und da hat so und so doch einfach recht. Vater? Na, zum Beispiel könntest du die Sattlerei neu beleben. Das ist ein einträgliches Geschäft. Wie, Vater? Na, der so und so, der kennt den und den, der ist Sattler, hat aber keine Werkstatt. Du bräuchtest ihn bloß zu heiraten. Und wenn ich ihn nicht mag? Das findet sich, du könntest auch die Werkstatt verpachten. Hauptsache, die Gulden rollen wieder. Er denkt nur ans Geld. Und keinen Augenblick daran, wie es mir dabei geht. Meinen Gottfried sehe ich kaum, seitdem mein Vater im Hause ist. Ich fühle mich zurückgesetzt. Hat er eine neue Geliebte gefunden? Will er mich etwa verlassen? Was treibt er den lieben langen Tag, wenn er nicht bei mir ist? Da steckt bestimmt ein Weibsbild dahinter, das er mir verheimlicht. Vermutlich ist sie um einige Jahre jünger als ich. Vielleicht schöner und begehrenswerter. Dann merke ich, dass mir mein Vater wieder einen Vortrag hält. Ich habe nicht zugehört, nur genickt. Was in aller Welt will mir der alte Tim erzählen? Alt zu werden ist kein Vergnügen. Das Leben für mich eine Hölle. Wenn ich doch bloß bald meiner geliebten Frau nachfolgen könnte. Vater, wenn das dein größter Wunsch ist, den würde ich dir natürlich gern erfüllen, wenn ich könnte. Es ist ein Akt barmherziger Liebe, sein Unglück, die Armut und seinen Jammer zu beenden. Er trinkt seinen täglichen Kaffee mit Zucker, bekommt einen Schlagfluss, wie Dr. Lucius brav diagnostiziert, und findet sich wenige Tage darauf auf dem Gottesacker im Grab der Familie wieder. Es ist schon dunkel geworden. Ich schaue aus dem Fenster. Ein Schatten huscht auf der Straße vorbei. Dann klopft es leise an meiner Haustür. Endlich. Gottfried, wo bleibst du so lange? Ich renne die Treppe herab, öffne. Doch draußen steht nicht mein Geliebter, sondern ein fremder Mann. Zumindest für einen Augenblick. Gesche, ich bin's, kein Gespenst. Erkennst du mich nicht? Da steht mein Spiegelbild, nur mit Bart. Johann, Bruderherz, du lebst? Das will ich wohl meinen. Kann ich reinkommen? Natürlich. Ich schließe schnell die Tür. Wo warst du so lange? Meine Stiefel haben halb Europa betreten. Erzähle ich dir in aller Ruhe. Wo ist dein Mann? Unsere Eltern? Die ganze Familie? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. 10 Jahre mögen es gewesen sein, seitdem ich Soldat geworden bin. Warum hast du dich nicht gemeldet? Vater ist vor fast einem Jahr verstorben. Wir reden aus Erregung durcheinander. Es ist kein vernünftiges Gespräch. Fragen so viele, kaum Antworten. Dann beichte ich meinem Zwilling die ganze tragische Reihe der plötzlichen Tode, die unsere Familie dahinraffte. Johann hört es mit wachsendem Staunen. Das ist ja schlimmer als auf dem Schlachtfeld. Gut, dass ich außer Hause war. Im Krieg habe ich zwar manche blutige Verletzungen erlitten, aber ich habe wenigstens immer überlebt. Du wohnst allein im großen Haus, Gesche? Ich nicke nur und mein Blick fällt auf die brennende Kerze im Fenster. Das Zeichen für Gottfried. Ich stehe auf und will sie löschen. Lass sie ruhig brennen, das macht den Raum viel gemütlicher. Da kann ich also bei dir wohnen. Ich schlucke. Doch bevor ich antworten kann, klopft es erneut. Ich sitze wie festgenagelt auf dem Stuhl. Willst du nicht öffnen? Wer weiß, was der Nachbar so spät begehrt. Es klopft stärker. Ich stehe auf, öffne Gottfried, gebe ihm ein Zeichen. Er versteht nicht und läuft in die Stube. Die Männer blicken sich musternd an. Das ist mein lang vermisster, lieber Zwillingsbruder Johann. Und das mein Verlobter, der Weinhändler Gottfried. Gesche, du bist ein schlaues Mädchen. Tröstest dich über die Verluste hinweg? Ich habe auch in einigen Städten mir ein Schäferstündchen gegönnt. Mir ist die Szene peinlich. Doch die Männer lachen. Du warst Soldat? Jetzt haben wir über ein Jahr lang Frieden in Deutschland. Warum bist du nicht früher heimgekehrt? Johann grinst schief. Weißt du, ich bin da in einer Sache stecken geblieben und kam nicht früher raus. Verstehe. Johann wird deutlicher! Erst als sie Unterhalt für das Kind verlangte, gab ich Fersengeld. Gottfried nickt! Die Kerle verstehen sich ja bestens! Und deine Geschäfte? Ja, Wein verkauft sich gut, getrunken wird immer. Und meine Marge stimmt. Natürlich immer ein Bergauf, Bergab. Wo ist das anders? Nicht einmal bei der Armee. Die Männer schwatzen die ganze Nacht bis in den Morgen, trinken die Flasche Burgunder aus und ich komme kaum zu Wort. Als die ersten Sonnenstrahlen den neuen Tag ankündigen, bricht Gottfried auf! Du hast eine wunderbare Schwester. Du bist auch ein prächtiger Kerl. Gottfried gibt mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange und verschwindet. Ich bleibe unbefriedigt zurück. Den solltest du heiraten, Gesche. Dann haben wir es hier im Hause immer so lustig. Und immer eine gute Flasche Roten. Am nächsten Morgen höre ich Geräusche aus der Werkstatt. Ich eile herunter. Johann steht zwischen den Werkbänken und schlägt munter mit dem Hammer auf alte Häute. Was tust du da? Gesche, ich schaue, ob ich nicht die Sattlerei weiterführen sollte. Da ist prima Werkzeug vorhanden. Es liegt ja alles so, wie Miltenberg es einst verlassen hat. Nur der Staub ist darüber gewachsen. Ich könnte mir gut vorstellen, das Geschäft neu zu eröffnen. Meinst du nicht? Vielleicht. Ich gehe in die Speisekammer und krame die alte Dose, die mir meine Mutter aus der Apotheke brachte, aus dem untersten Regal hervor. Ich öffne sie und sehe, dass noch ein Rest am Boden klebt und kratze ihn zusammen. Das müsste gerade reichen! Ich muss mir bald eine neue kaufen. Als Dr. Lucius kommt, liegt Johann schon im Sterben. Er röchelt nur und wimmert. Man versteht kein Wort mehr. Mein armer Bruder ist schwer krank aus dem Krieg zurückgekommen, um in meinen Armen zu sterben. Arme Gesche, das Schicksal erspart ihnen keinen Kummer. Es sind innere Entzündungen, so wie schon bei der Mutter damals. Wahrscheinlich liegt es in der Familie. Ich kann nichts mehr ausrichten, außer den Totenschein zu schreiben. Hier, ihr Taler, lieber Dr. Lucius. Und auf Wiedersehen. Sicher nicht, gute Gesche Miltenberg. Das Haus ist so leer wie verflucht vom Tode. Wenn ich ein weiteres Mal kommen muss, ist es der Tag, an dem Sie selber das Zeitliche segnen. Ich wische mir die Tränen aus den Augen und nicke tapfer. Die Leiche Johanns lässt Lucius 2 Stunden später aus der Stube schaffen. Gottfried ist ehrlich bestürzt. Aber er war doch so fidel. Ja, so schien es. Aber in diesem verfluchten Krieg erlitt er eine schwere Verletzung. In der Folge sind ihm nach und nach die inneren Organe weggefault. Er hat kein Wort davon erzählt. Ja, er war immer so zurückhaltend. Gottfried schüttelt stundenlang seinen Kopf. Und ich tröste ihn zwischen meinen Brüsten. Jetzt ist es wirklich noch einmal passiert. Ein kleines Wunder. Werde ich doch bald 32. Fast 5 Jahre lebe ich mit dem Gottfried zusammen. Jetzt bin ich schwanger. So lange habe ich darauf gehofft. Schon geglaubt, dass ich kinderlos die Welt verlassen muss, nachdem die 5 anderen von Miltenberg verstorben sind. Jetzt ist ein kleiner Gottfried unterwegs, ein kleiner Weinhändler. Oder eine künftige Frau Sattlermeisterin. Die späte Frucht unserer großen Liebe. Mich treibt die Sorge, wie er es aufnimmt. Die Männer sind in dieser Hinsicht unberechenbar. Ob er sich freut oder mich beschimpfen wird, ich bin mir nicht sicher über seine Gefühle. Ich werde ihn vorsichtig darauf vorbereiten, dass er Vater wird. Gottfried kommt, er ist ganz aufgeräumt. Wir essen zur Nacht. Sag ich es ihm gleich oder warte ich? Da fängt er an, über uns zu reden. Die Geschäfte liefen im Moment zwar nicht gut, sagt er. Die Leute können sich nicht so viel Wein leisten, aber er wolle mir eine Kleinigkeit schenken. Und legt mir ein Stück zerknäueltes Seidenpapier auf den Tisch. Für dich, Gesche. Und blickt ernst. Ich nehme es an mich, fühle, unter dem Papier ist was Rundes, Hartes. Ich wickle es aus. Ein schmaler Ring aus Silber. Durch meinen Körper schießt ein Gefühl heißen Glücks. So etwas hat er mir noch nie geschenkt. Gottfried, wirklich? Ja, es muss sein. Du willst mich endlich heiraten? Er blickt verwirrt. Ja, um Heirat geht es. Ich falle ihm um den Hals und küsse ihn ohne Unterlass. Er wehrt ab. Geh schon nicht so heftig, du bringst mich ja um, ich bekomme keine Luft. Entschuldige, Liebster. Sage ich und streichle ihm das Haar. Jetzt kann ich ihm voll Freude sagen, dass ich in anderen Umständen bin. Er beharrt aufs erste Wort. Gesche, wir sind fast 5 Jahre ein Paar. Und ich habe dich in dieser Zeit immer geliebt. Ja, ich weiß. Bitte, unterbrich mich nicht. Jetzt werde ich Vater und entscheide mich fürs Kind. Woher weißt du? Ganz einfach, Gesche. Katharina hat es mir gesagt. Katharina? Sie ist diejenige, welche mich tröstete, wenn ich nicht bei dir war. Ich liebe sie nicht so wie dich, aber als künftiger Vater habe ich Pflichten. Ich bringe kein Wort heraus. Er hatte doch eine Geliebte, das elende Schwein. Deshalb musste ich mich entscheiden. Ich werde sie heiraten, auch wenn ich lieber bei dir geblieben wäre. Aber der Ring, Gottfried, der ist zum Abschied für unsere schöne Zeit. Du kannst mich nicht verlassen. Ich muss, Gesche. Leider. Ich habe es ihr bereits versprochen. Mich wirkt es im Hals. Ich will schreien, heulen, weinen. Doch dann sage ich mir, kämpfe. Das wird nicht so leicht, Gottfried. Du kannst mich nicht umstimmen, Gesche. Ich weiß nicht, ob dir diese Katharina einen Bären aufbindet, damit du mich verlässt oder nicht. Ich jedenfalls bin sicherlich schwanger. Und verlange, dass du dich für mich entscheidest. Jetzt fällt ihm vor Konfusion nichts ein. Du auch? Aber 2 Frauen und 2 Kinder kann ich niemals auf der Welt ernähren. Dafür reicht mein Einkommen nicht. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Er steht auf, taumelt auf mich zu. Gesche, liebst dich, wusste ja nicht. Und will mich streicheln. Lass, Gottfried. Bevor du mich berührst, möchte ich, dass du Katharina den Laufpass gibst. Hier, nimm den silbernen Ring zurück und gib ihn ihr. Bedrückt verlässt er mein Haus. Jetzt erst, sacke ich zusammen. Am nächsten Morgen schmiede ich einen neuen Plan. Wenn Gottfried sich für so einen starken Hahn hält, dass er zwei Frauen zugleich beglücken kann mit seinen Lenden, muss ich ihn etwas schwächen. Ganz vorsichtig. Mit einer ganz geringen Dosis, dafür aber jede Mahlzeit. Gut, dass ich mir eine neue Mäusebutter besorgt habe. Ich bat meine beste Freundin Beate Schmidt, mir eine Dose aus der Apotheke mitzubringen. Zur Sicherheit habe ich sie in das Schälchen für das Schmalz umgetopft. Und tatsächlich, meine Absichten gehen auf. Gottfried kommt und speist bei mir wie immer. Dann leidet er ständig unter leichtem Unwohlsein, manchmal Übelkeit oder Durchfall. Ich pflege ihn, gebe Kamillentee zu trinken, sorge mich, was er voll Dankbarkeit genießt. Seine Zweitfrau Katharina dagegen besucht er immer seltener, denn die misstraut ihm. Glaubt, er simuliere, spiele den Hypochonder, um nicht bei ihr zu sein. Es gibt täglich Streit. Er klagt es mir. Dabei wird mein Bauch täglich runder. Schließlich will er sie verlassen. Sie sei seit ihrer Schwangerschaft zu einer schrecklichen Xantippe geworden. Arme Katharina, du tust mir leid, aber bist mir nicht gewachsen. Ich rufe Dr. Lucius zu Hilfe. Der findet heraus, dass Gottfried sich eine Darmentzündung zugezogen habe und verordnet strenge Bettruhe. Bei mir, natürlich. Da ist es mit seiner Beziehung zu Katharina ganz vorbei. Einmal treffe ich sie auf der Straße. Wenn er bei dir bleibt, gehe ich ins Wasser. Bitte, von mir aus. Als ich schon fest glaube, alles sei so, wie ich es wünsche, geschieht ein Unglück. Ich komme nach Hause und bemerke, dass Gottfried sich eine Scheibe Brot gemacht hat mit dem Schmalz, wie er meint, fingerdick. Er habe solchen Appetit und es war so lecker. Um Himmels Willen. Jetzt sei seine Übelkeit viel schlimmer. Er röchelt nur. Die Entzündung im Darm. Ich werde sie nicht überstehen. Ich renne los und suche den Doktor in der halben Stadt. Der ist aber unterwegs. Ich kann ihn nicht finden. Da laufe ich in die Kirche zum Pfarrer, bitte ihn, es sei ein Notfall. Er kommt sogleich, notiert Gottfrieds Testament zu meinen Gunsten. Auf meine dringende Bitte vollzieht er auch die Nottrauung zwischen uns am Krankenbett. Ja, ich will. Ja, bleib bei mir. Doch er ist schon verstorben. Der Pfarrer drückt meinem Liebsten die Augen zu. Es war ein Unglücksfall. Ich kann nichts dafür. Lieber Gott, vergib mir meine Sünden. Ich stehe vor dir als arme Büßerin. Nun bin ich zum zweiten Mal Witwe geworden. Mich schmückt wieder das schwarze Kleid meiner Trauer und täglich gehe ich auf den Friedhof meine ganze Familie besuchen, die hier vereint liegt. Mein erster Ehemann Johann Miltenberg, der tüchtige Sattlermeister. Meine Eltern, die guten Tims. Meine Töchter Johanna und Adelheid. Mein Sohn Heinrich, mein braver Zwillingsbruder, der tapfere Soldat und nun auch mein zweiter Gatte, der Weinhändler Gottfried. Ich bin so verzweifelt, dass mir niemand von meinen Lieben geblieben ist. Selbst das Kind, welches ich von Gottfried erwartete, war eine Totgeburt. Meine dritte bereits. Jetzt gibt es für mich keine Hoffnung mehr. Sie ist zuletzt gestorben. Nur noch Hass und Angst erfüllt mich. In meinen Albträumen nachts suchen mich die Toten auf und kriechen unter meine Haut. Sie toben und spielen mit meinen Knochen wie mit Kegeln. Ich rolle über den Boden gleich einer Holzkugel und am nächsten Morgen bin ich voller blauer Flecken, gemartert von meinen fürchterlichen Erinnerungen. Die schreckliche Schmalzdose habe ich in die Abfallgrube geworfen. In meinem Haus gibt es kein Ungeziefer mehr. Keine einzige Maus, keine Ratte. Die sind zu schlau, um mit mir unter einem Dach zu leben. Selbst die Küchenfliegen nehmen Reißaus in meiner Nähe. Wenn ich längere Zeit am Grab stehe, ziehen mich meine Angehörigen zu sich in die Tiefe hinab. Ich fühle es. Sie greifen nach mir mit ihren modrigen Gebeinen. Und mit ihren klapprigen Schädeln zischen sie... Gesche, hinterhältige Hexe. Verflucht seist du in alle Ewigkeit. Ich muss schnell gehen, bevor ich im Boden versinke. Wer schützt mich vor dem Teufel und der Hölle? Ich werde mir nie wieder diese entsetzliche Mäusebutter kaufen. Ich schwöre es vor Gott und allen Heiligen. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht einen Groschen für mich? Oder Sie, guter Mensch, helfen Sie bitte einer Bedürftigen. Mir knurrt der Magen, ich habe schon Tage nichts gegessen. Eine Scheibe Brot tut es oder ein Apfel. Haben Sie Mitleid mit mir? Ich bin ohne eigenes Verschulden tief gefallen. Früher half ich selber den Armen. Es war mir eine Freude, jeden Sonntag milde Gaben zu verteilen. Jetzt bitte ich darum. Kann nichts mehr für andere tun. Die feinen Leute grüßen mich nicht mehr. Ich gehöre nicht länger dazu. Seit 9 Jahren lebe ich von der Substanz, habe mich verschuldet. Und die Wucherzinsen brachen mir das Genick. Ich musste das Haus von Miltenberg verkaufen, weit unter Wert. Aber ich hatte keine andere Wahl. Meine Gläubiger drohten schon mit dem Schuldturm. Jetzt besitze ich nur einen Koffer mit wenigen Habseligkeiten. Ein paar Strümpfe und Hemden. Ich bin in die U-Bahn-Straße gezogen, ganz ans Ende. Gleich bei der Stadtmauer, in ein Kämmerchen. Aber selbst das kann ich seit 3 Monaten nicht mehr bezahlen. Und mein Vermieter droht mir mit dem Rauswurf. Ich gehe bettelnd über den Marktplatz, stehe vor dem Kirchentor und hoffe nicht, mein Obdach zu verlieren. Letztes Jahr bin ich nach Hannover gereist, zu meinem guten Freund Kleine. Der war so freundlich, mir ohne Sicherheiten einen großen Kredit zu gewähren. Aber das ganze Geld reichte gerade, mich von den Wucherzinsen zu befreien. Und in der Schenke, in der mein Miltenberg früher immer verkehrte, habe ich den Friedrich Dolge kennengelernt. Der ist leider schon glücklich verheiratet und besitzt bereits 9 Kinder. Er ist Schneidermeister wie mein Vater und trinkt so viel wie mein Miltenberg. Aber manchmal, wenn ich ihm zu Willen bin, hinter der Schenke, bei den alten Fässern, da steckt er mir etwas zu. Es reicht für eine halbe Woche. Ich bin auf sein Geld angewiesen. Andere Arbeit kann ich nicht finden. Sie können mich ruhig eine liederliche Person nennen. Eine Hure, meinetwegen. Das kümmert mich kaum. Ich muss ja irgendwie überleben. Kann mir von meinem früheren Stolz leider nichts kaufen. Heute ist Dolge nicht gekommen. Wahrscheinlich macht er seiner Frau gerade das 10. Kind, der geile Bock. Mein Blick richtet sich nicht mehr nach den Wolken. Ich sehe auf meine zerrissenen Schuhe, in den Dreck. Was glänzt da? Ich glaube, ich träume ein Geldstück. Ja, ein ganzer Taler. Wer hat so ein Vermögen einfach auf der Straße verloren? Ich bin ein Glückskind heute. Jetzt gibt es Brot und keinen Hunger. Nein, Gesche. Davon muss ich mir was ganz Besonderes kaufen. In der alten Apotheke am Grasmarkt ist frische Mäusebutter eingetroffen. Ich lese es in der Bremer Zeitung. Seit Jahren war Ruhe, in mir und in der Stadt. Haben Sie etwas gegen die Rattenplage? Der Apotheker bejaht und empfiehlt sein Gift. Bestes Arsenik, gute Frau, gemischt ins Schweineschmalz. Wird gern genommen und ist zuverlässig wirksam. Ich gehe also in meine Kammer zurück und stelle die Dose vor mir auf und blicke sie an wie das Bild eines Heiligen. und spüre, dass es mir besser geht. Ich fühle mich leichter, frei. Die Mietschulden drücken mich nicht mehr und auch mein Hunger ist verflogen. Ich spüre beim Anblick des Giftes, wie das warme Blut wieder durch meine Adern fließt und mein Puls voll Leben schlägt. Wer mich künftig erniedrigt, der soll meine Rache spüren. Der ist des Todes, ganz gewiss. Der Körper verlangt natürlich seine Rechte an Zärtlichkeit und Befriedigung, auch in meinem Alter. Es ist Frühjahr und ich will mich ein wenig verlieben. Ich lernte also den Thomas Paul Zimmermann kennen. Der ist Modewarenhändler und eine vergleichbar gute Partie wie Dolge. Doch im Unterschied zu dem, ledig, ohne ein Dutzend Kinder, eben ein alter, wohlhabender Hagestolz. Den will ich unter die Haube bekommen, um wieder in schönen Kleidern durch die Straßen stolzieren zu können. Wir sitzen in einer Gastwirtschaft und halten uns die Hände. Ich frage ihn, wann wir denn heiraten werden. Da druckst er so herum. Ja, was denn? Ich habe meinen Freunden erzählt, dass ich in dich verliebt bin und wir die Absicht hätten, vor den Altar zu treten. Ja. Da haben mehrere gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie mir zu diesem Entschluss aus vollem Herzen gratulieren sollen. Weshalb das? Sie sagen, mein Leben schwebe bei dir, liebe Gesche, in Gefahr. In deiner Nähe seien so viele Kinder und Männer gestorben, dass die Furcht umgeht, dass du in deinem Wesen etwas an dir hättest, was anderen Menschen schädlich ist. Ich bin wie vor den Kopf gestoßen. Das ist ja unerhört. Freilich, ich habe viele harte Schläge in meinem Leben erleiden müssen. Aber bin ich deshalb in euren Augen eine Aussätzige? Nein. Du musst dich schon entscheiden, Zimmermann. Ob du weiter deinen Freunden glaubst, immerzu Angst vor den Frauen hast, ewig ein Hagestolz bleiben willst, oder ob du deinem Herzen folgst, wenn es nicht aus Stein ist. Das sitzt. Zimmermann überlegt, schweigt lange. Wie ich diese feigen Männer hasse. Er fällt auf die Knie und sagt feierlich, Gesche, wir verloben uns auf der Stelle. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass ich so ein erhebendes Gefühl für einen anderen Menschen empfinde. Dafür will ich sorgen. Was für ein Glück für mich. Am gleichen Abend streiche ich ihm für diese Erniedrigung seinen Zwieback mit meinem Schmalz auf. Er bekommt einen fürchterlichen Durchfall davon, sitzt nur noch auf dem Abort. Dr. Lucius untersucht den Kranken und wiegt bedeutungsvoll seinen Kopf. Es ist die Cholera. Ganz gewiss. Alles spricht dafür. Man darf ihm nicht zu nahe kommen, sonst steckt er die halbe Stadt an. Wo soll ich mir die denn geholt haben? Ihr seid doch oft auf Reisen. Wer weiß, in welcher deutschen Stadt die gerade tobt. Stimmt. In Stade habe ich mich schon nicht wohl gefühlt. Da hatte ich 2 Tage die Diarrhoe. Ich dachte, es sei der Fisch verdorben gewesen, den ich aß. Was kann ich tun? Macht euer Testament. Die Uhr eures Lebens läuft bald ab. Du bekommst alles, was ich besitze, Gesche. Nichts anderes will ich hören. Und schluchze tief, zum Schein. 2 Wochen später ist er tot und begraben. Ob Ehe oder Sarg, mir ist das einerlei. Ich habe ihn noch überall in seinem Freundeskreis erzählen lassen, dass ich mit seinem Ableben wirklich nicht das Geringste zu tun hätte und man die üblen Gerüchte über mich nicht länger verbreiten solle. Das Miltenberghaus in der Pelzerstraße ist nur 5 Jahre, nachdem ich es verkaufen musste, weiter veräußert worden. Das Grundstück hat nun der Rademacher Rumpf erworben, der den Ruf eines rechtschaffenden Handwerkers hat. Als ich davon Wind bekomme, werde ich bei ihm vorstellig. Werter Meister Rumpf, ich bin die Gesche Gottfried und auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Können Sie mir nicht eine Stube in Ihrem Haus vergeben? Warum wollen Sie zurück hierher? Ich habe das Haus früher von meinem ersten Mann Miltenberg geerbt und fühle mich trotz aller Kümmernis hier am wohlsten. Eine Stufe oben hätte ich schon frei. Ich will es mir überlegen. Eine Woche darauf klopfe ich erneut an seine Tür. Mich schert der grauenvolle Leumund nicht, der ihnen vorauseilt, Gesche. Die Leute hetzen gern und ruinieren anderen damit den Ruf. Meine junge Frau war zunächst auch sehr dagegen. Wollte auf keinen Fall mit ihnen unter einem Dach wohnen. Sie ist im 5. Monat und braucht die Hilfe am Herd und im Haus. Soll sich allein um unser künftiges Kind kümmern. Sie können oben die Kammer haben. Bekommen von mir frei Kost und Logis. Dafür führen sie uns den Haushalt gemeinsam mit der Magd. 4 Augen sehen mehr als 2. Wird schon gut gehen. Ich danke Ihnen, Meister Humpf. So komme ich wieder an meine alte Wirkungsstätte zurück. Und ich hasse alle, die außer mir darin wohnen. Darf es mir aber nicht anmerken lassen. Besonders eine schwangere Frau lauert auf die erste beste Gelegenheit, einen billigen Vorwand zu finden, um mich auf die Straße zu setzen. Ihr gebe ich zuerst in ganz geringen Dosen mein Elixier. Das fällt nicht weiter auf. Die Übelkeit erklärt sie sich mit ihrer Schwangerschaft. Sie triezt mich so gut sie kann, scheucht mich durch das Haus, ist mit keiner meiner Arbeiten zufrieden. Ich aber bin so fleißig wie nie und lächle in mich hinein. Sie bekommt von mir täglich eine warme Hafersuppe zur Stärkung mit etwas Butter. Wenige Tage nach ihrer Niederkunft stirbt sie unter großen Qualen an Entkräftung. Alle, nicht nur Rumpf, auch ich, sind bestürzt. Aber niemand bringt mich mit ihrem Tod in Verbindung. Jetzt mache ich mich vorsichtig an den frischen Witwer heran, treffe ihn spärlich bekleidet am Brunnen und im Treppenhaus. Rumpf aber blickt traurig zur Seite. Oder meint leise, ich solle mir etwas überziehen, es sei doch zur Nacht recht kühl geworden. Er lässt sich einfach nicht von mir verführen. Er vergräbt sich in seiner Arbeit, baut seine Kutschenräder und ist sehr wortkarg. Ich muss mir mit ihm mehr Zeit nehmen. Langsam das Vertrauen aufbauen. Was mache ich wohl? Das sieht man doch. Ich stehe in der Küche seit 6 Uhr früh und backe einen Kuchen. Ich nehme Mehl, Eier, Zucker, Butter. Alles, was in einen guten Teig gehört. Der wird von mir gerührt, geknetet und gewalkt. Den Ofen habe ich vorgeheizt mit trockenen Holzscheiten, damit er richtig heiß wird. Der Kuchen ist für Elise, die Tochter meiner besten Freundin Beate. Sie wird 3 Jahre heute. Genauso alt, wie meine Johanna damals wurde. Ihre Mutter ist so stolz auf ihr Goldstück. Elise hier, Elise da. Siehst du, sie kann schon dies. Sie macht schon das. Die Schmidt ist ganz vernarrt in ihre Tochter. Lässt sie keinen Moment aus den Augen. Warum ist Elise nicht mein eigenes Kind? Wieso darf sich Beate daran erfreuen? Meine Erinnerungen lassen mich heiße Tränen vergießen. Mit Mühe fasse ich mich. Ziehe das Blech mit dem frischen, duftenden Kuchen aus dem Ofen. Ich schneide ihn in 8 Stücke. In 3 davon setze ich kleine Kerzen. Mit meinem Butterkuchen wird es ein gelungener Festtag. Elise bekommt 1 Stück, ihre Mutter 2. Ich gebe ihnen die Teile mit den brennenden Kerzen darauf. Ich und die Magd, wir essen 2 Stück und auch der Rumpf isst eines, jeweils die anderen. Dazu gibt es für alle heiße Schokolade. Einen Tag später ist die kleine Elise tot. Die Mutter steht vor mir mit verheulten Augen. Aber mein Gewissen ist rein. Die Leute tuscheln, du tust allen was in das Essen, Gesche. Hast du meine kleine Elise vergiftet? Aber Beate, ich bin deine beste Freundin. Ach, mir wird so hundsübel. Wie kommst du nur auf den Gedanken, dass ich dir oder deiner Tochter etwas Böses will? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber kurz nachdem ich dir damals die Mäusebutter aus der Apotheke brachte, starb dein zweiter Mann, der Gottfried. War es nicht so? Hast du ihn umgebracht? Und die vielen anderen, genau wie jetzt uns. Dann fängt sie an zu röcheln. Natürlich, Beate. Was denn sonst? Warum, in Himmels Namen? Ich verschränke die Arme über meiner Brust. Ich sterbe, Gesche. Willst du nicht bereuen? Die Schmidt fällt zu Boden. Rumpf kommt herbei, ist entsetzt, dass schon wieder jemand in seinem Haus sterben muss. Ich heule wie ein Wasserfall. Meine beste Freundin, ich allein bin schuld. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Witwe Gottfried. Den Kuchen haben wir alle gemeinsam gegessen, an dem kann es nicht liegen. Mir, der Magd und Ihnen geht es ja wohl. Ich weiß nicht, welcher Todesengel hier im Hause umgeht. Aber ich verspreche Ihnen, Gesche, Sie gegen alle bösartigen Gerüchte zu verteidigen. Gut, dass ich auf den Einfall mit den Kerzen kam. Die waren so kurz wie ihr Leben, das den einfältigen Kuchenfressern blieb. Jetzt, Mitte Juli, reise ich zu meinem langjährigen Freund Friedrich Kleine nach Hannover. Wir haben uns ja fast 5 Jahre nicht mehr gesehen. Kleine hat mir damals Geld geborgt, 120 Gulden, eine stolze Summe, als er vom Tod meiner geliebten Familie erfuhr. Ich versprach, die Schulden nach und nach zurückzuzahlen. Das ist mir leider nicht wie gedacht gelungen. Es gab immer wieder neue Ausgaben und das Leben ist so teuer. 2-mal hat er mir Aufschub gewährt. 4-mal hat er mich in Bremen besucht. Er bekam von mir, was kein gewöhnlicher Gläubiger hoffen darf. Trunken vor Glück ließ er die vereinbarten Termine sausen und akzeptierte eine spätere Zahlung. Jetzt aber benötigt er sein Geld für sein Unternehmen, kann eine Verlängerung nicht gewähren und musste mir eine Mahnung senden, was ich voll und ganz verstehe. Also habe ich ihm geschrieben, er solle ruhig sein. Natürlich bekomme er die ganze Summe unverzüglich. Ich würde mich eilends auf die Reise machen, um ihm die 120 Gulden persönlich zurückzuzahlen. Er dankte mir mit warmen Worten und freut sich auf unsere Begegnung. Fieberhaft überlege ich, wen ich ansprechen könnte. Wer mir eine solche Summe leiht? Aber ich kann keine Sicherheiten bieten. Bei niemandem habe ich Kredit. Ich habe Kleine einen wunderschönen Butterkuchen gebacken. Und werde darauf achten, dass er eine ordentliche Portion davon isst bei unserem Wiedersehen. Es tut mir in der Seele weh, wenn ihm mein Geschenk nicht bekommt. Ich werde ihn einen Tag lang pflegen, so gut ich eben kann. Und falls sich ein günstiger Moment ergibt, den Schuldschein an mich nehmen. Bevor es mit ihm aus ist, reise ich zurück. Die Beerdigung sollen seine Verwandten ohne mich durchführen. Ich kann die Friedhöfe wirklich nicht mehr leiden. Rumpf ruft mich und baut sich vor dem Proviantschrank auf. Gesche? Ich komme verdutzt aus der Küche. In der Hand hält er den Teller mit Speck und ein kleines Messer. Er ist ganz außer sich vor Wut. Die Galle steigt mir auf, dass sich wer an meinen Sachen zu schaffen macht. Ich schweige. Sehen Sie, Gesche, auf der Seite vom Speck ist etwas Weißes draufgeschmiert worden. Sehen Sie mal, was ist das? Das ist wohl Fett. So. Und die weißen Krümel darin, die ich zwischen den Fingern zerreiben kann, die sind kein Fett. Seine Entdeckung treibt meinen Pulsschlag in die Höhe und lässt zugleich mein Blut zu Eis erfrieren. Aber ich gebe mich pomadig. Ja, scheint mir auch. Sie brauchen es ja nicht zu essen. Damit ist der misstrauische Kerl keineswegs zufrieden. Es geht unmöglich an, dass meine Speisen verdorben werden und ich sie wegwerfen muss. Ich drehe mich wortlos um. Tue schwer beleidigt. Und gehe. Drei Tage später, die Sache war ohne Folgen geblieben, wie ich glaubte, schien fast vergessen. Morgens um 7 stehe ich auf, habe etwas Leibschmerzen. Ich lege mich wieder zu Bett. Heute ist der 6. März, mein 43. Geburtstag. Ob Rumpf wohl kommt und mir gratuliert? Ich warte, aber es geschieht nichts. Um 10 lasse ich ihn bitten, zu mir heraufzukommen. Beim Eintreten grüßt er nur kurz. Herr Rumpf, wäre es Ihnen recht, wenn ich mir in einem anderen Haus ein kleines Zimmer miete? Er überlegt keinen Augenblick. Gern. Ich bin schon oft um Ihre Stube gefragt worden. Und geht die Treppe wieder hinab. Ach, wenn er mir nur gratuliert hätte. Ich wäre ihm um den Hals gefallen und hätte ihn gebeten, gefleht, ja gewinselt, mich nicht unglücklich zu machen. So liege ich im Bett steif wie ein Stock, kann keinen klaren Gedanken fassen. Um 11 kommt Dorothee, die Magd, und meint, der Rumpf ziehe sich fein an und wolle außer Haus. Wir sollen mit dem Essen nicht auf ihn warten. Herr Dr. Lucius habe ihn am Vormittag besucht und beide Herren hätten lange miteinander gesprochen. Ich denke, die Schlinge zieht sich um deinen Hals. Kaum ist die Magd aus der Stube, springe ich auf, öffne meine Kommode, ziehe das schöne Bündel Briefe heraus, die mir Dolge all die Jahre geschrieben hat. Ich nehme mir keine Zeit, sie erneut zu lesen, mein Herz zu wärmen an den lieben Worten wie in manchen einsamen Nächten. Werfe sie voll Angst in das Öfchen. Und meine letzte Liebe verbrennt im Augenblick lichterloh. Dann hole ich das halbvolle Döschen mit der Butter hervor und klemme es zwischen meine Brüste. Ich ziehe mir ein Kleid, übersetze mich auf die Bettkante. Muss nicht lange warten. Da kommen schon der Senator Droste, Polizeikommissar Tonjes und Gerichtssekretär Noltenius. Droste sagt in ganz amtlichem Ton zu mir, »Es fallen hier im Hause eigenartige Dinge vor. Eine Epidemie des Erbrechens und des Durchfalls. Und es sind dem Gericht Meldungen zugegangen, die eine genaue Erforschung erfordern.« Ich sehe ihm gerade in die Augen. »Es verlangt mich schon lange danach, eine genaue Untersuchung über mich ergehen zu lassen. Es ist mir sehr lieb.« Und suche das Zittern an meinem ganzen Leib zu verbergen. Die Herren durchsuchen meine Kammer, finden aber nichts. Ich lächle in mich hinein, denke, sie haben keine Beweise gegen dich. Die Herren gehen die Treppe hinab zu meinem Vermieter. Ich stehe im Türrahmen und lausche. Er redet auf Droste ein. Er könne sich nicht daran gewöhnen, zu glauben, dass ich schuldig bin. Ich sei immer so freundlich zu ihm gewesen. Die Gottfried sei in allen Augen als der Engel von Bremen bekannt. Ja, es scheint, als ob an meinem Geburtstag als Geschenk mir Gnade vor Recht ergeht. Ich lege mich also wieder ins Bett und denke, gleich ist es Abend und der Spuk vorbei. Da kommt Noltenius erneut in meine Stube, fragt, ob ich das Bett verlassen könne. Ich nicke kurz. Meine Schmerzen sind vergessen. Der Magd gibt ihr Weisung, das Feuer zu löschen. Dieser Satz fällt wie ein Stein auf mein Herz. Ich werde das Haus nie wieder betreten. Bin für diese Welt verloren. Die Beine, ach, wollen mich nicht tragen. Dabei der Frost, dann wieder diese Hitze. Geboren sind wir als Gesche Margarete Timm am 6. März 1785 in der Knochenhauer Straße hier in Bremen. Wir sind doppelt verwitwet. Erst mit dem Miltenberg, jetzt unter dem Namen Gottfried. Unser Vater war Schneidermeister, unsere Mutter Wollnäherin. Wir hatten einen Zwillingsbruder namens Johann. Wir besuchten die Klippschule, danach die Ansgari-Kirchspielschule und gingen zum lutherischen Religionsunterricht im Dom. Jawohl, Herr Untersuchungsrichter. Wir sind das, was man allgemein eine einfache Frau nennt. Die Worte muss ich mir genau zurechtlegen, sonst sprudeln sie aus ihr heraus wie aus einem Wasserfall. Und alle Emotionen in ihr reißen mich in unser Verderben. Aber wenn ich ihre Taten wohl dosiert zugebe, Können wir es vielleicht so darstellen, dass Gesche gar nicht schuld ist, sondern Margarete mich regelrecht gezwungen hat, diese Dinge zu tun? Ich wundere mich manchmal auch selbst, dass ihre Sachen immer unentdeckt blieben. Der gute Dr. Lucius hat die Kranken ja alle untersucht. Das ist ein studierter Mann. Wenn auf seinem Totenschein nicht vergiftet durch Arsen steht, kann ihre Mutter doch nicht schuld sein. Sie wollte den Versuch machen, herauszufinden, welche Wirkung die Mäusebutter auf Menschen hat. Das gebe ich zu. Aber Margarete hat niemals eine tödliche Dosis verabreicht. Die wurden zwar alle krank, ja. Aber Menschen zu pflegen, bereitet mir großes Vergnügen. Und alle waren mir dankbar für meine große Hilfsbereitschaft. In der halben Stadt hieß es, die Gesche, die pflegt die Kranken so liebevoll und selbstlos. Das hat mich schon ein wenig stolz gemacht. Ihr Vorwurf, Herr Untersuchungsrichter, wir seien eine Serienmörderin, ein Todesengel, der kränkt mich gewaltig. Es war wie ein Zwang, eine Sucht in ihr. Jawohl, Herr Droste, ich will alle Ihre Fragen gewissenhaft beantworten. Aber ich weiß wirklich nicht, was für Motive uns trieben. Ich und Margarete, wir wollen in unsere Freiheit zurück. Nun sitze ich fast 3 Jahre im Zuchthaus fest. Manchmal in den letzten Wochen habe ich mir überlegt, selber von meiner Mäusebutter Gebrauch zu machen. Bei den Leibesvisitationen haben die das Döschen nie entdeckt. Aber ich traue mich nicht. Ich sah doch, wie die anderen starben. Aber wenn ich einen Weg wüsste, Sie, Herr Droste, zu einer von mir bereiteten Speise oder einem Trank zu überreden, ich würde die Butter ohne Bedenken einsetzen. Obwohl ich gegen Sie keinen Groll empfinde. Nicht ich wäre Ihnen ausgeliefert, sondern Sie mir. Aber so arglos werden Sie nicht sein, mir diese Genugtuung zu bereiten. Die großen schwarzen Flügel, die schwingen fast lautlos hinter mir bis an die Decke. Ich zwänge mich durch die Eisengitter hindurch und fliege einfach los. Erst durch die Pelzerstraße, dann bis zum Markt und um den Turm der Ansgari-Kirche. Und wenn irgendwer den Kopf aus dem Fenster streckt, dann schlage ich zu. Ihr Mäuse. In der Nacht träume ich immer so wirres Zeug, dass mein Atem rasselt. Mein armer Kopf sagt mir Adieu und will sich von mir trennen. Aber mir fällt kein Wort ein, mit dem ich ihn halten kann. Er ist mir untreu geworden, so wie ich es mal in Männern war. Die halbe Nacht kann ich nicht schlafen daraufhin. Erst wenn die ersten Sonnenstrahlen rot über die Stadt ziehen, werde ich ruhiger. Jetzt bin ich allein. Und frei. Aber der Morgen ist bitterkalt. Engel von Bremen von Karl Zeiss mit Ulrike Krumbiegel. Ton Dietmar Rötzl. Technik Sonja Röder. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion von Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahr 2009.